a dick that's a sex machine to all the cheeks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Shut. Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Well, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Theme from Chef Isaac Hayes, auch das ein Song aus Memphis, Tennessee, obwohl der Film, in dem der Song auftaucht, beziehungsweise dessen Titelmelodie er war, in New York City spielt. Isaac Hayes, Theme from Chef, auch verstorben seit 2 Jahren in etwa, Isaac Hayes. Davor, vor den Nachrichten natürlich, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Ein Hit für Otis Redding aus dem Jahr 1968. Und das ist relativ kurios, denn Otis Redding starb im Jahr 1967 und dieser Hit wurde quasi dann posthum für ihn ein Hit. Und kurz vor seinem eigenen Tod, hat er diesen Song eingespielt. Geschrieben von ihm und dem Gitarristen von Stax Records, Steve Cropper, von der Houseband von Stax Records. Und auch Theme from Chef, ein Song aufgenommen bei Stax. Dort, wo heute ein Museum ist und wo man all das besichtigen kann, was Booker T and the MGs und Otis Redding und Sam and Dave und Carla Thomas und Rufus Thomas und wie sie alle hießen, gemacht haben, musikalisch, und wie das Leben damals in den 60ern und in den frühen 70ern war. Sun Records, auch ein Museum, Graceland ein Museum. Es gibt noch das Rock and Soul Museum, das die Geschichte der Stadt, dieser Gegend da unten im Süden ganz allgemein beschreibt. Und nun kommen wir zu einem Song, dessen erste Zeile lautet Long Distance Information, Gimme Memphis, Tennessee. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. is waving me goodbye, with hurry home drops on her cheek that trickle from her eye. Marie is only 6 years old, information please, try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee, Chuck Berry natürlich, der Komponist des Songs und der, der ihn gesungen hat, 1964. Er ruft also das Fräulein vom Amt an und möchte eine Nummer aus Memphis, Tennessee. Der Teilnehmer, den er sprechen möchte, oder besser gesagt die Teilnehmerin, die er sprechen möchte, wohnt nicht weit von der Mississippi Bridge entfernt, aber die Dame kann ihm nicht helfen. Zum Schluss des Songs stellt sich denn heraus, dass Marie, um die geht es, erst 8 Jahre alt ist und höchstwahrscheinlich ist Marie in dem Song die Tochter von Chuck Berry, also die imaginierte Tochter von Chuck Berry und möglicherweise ist die Dame vom Amt, also die Long Distance Information, die imaginierte Ehefrau von Chuck Berry. Es gibt eine ganze Reihe von Songs, die Memphis Titel haben. Never Been in Memphis. Walking in Memphis hatten wir und so weiter und so fort. Es gibt zig Songs. 2, 3 hören wir noch. Das hier ist der erste, Memphis, Tennessee gewesen von Chuck Berry, der der Sendung auch den Titel gegeben hat. Es geht weiter mit Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, Bob Dylan von seiner Doppel-LP Blonde on Blonde. Irgendwann tauchte der Song in einem Film auf, nämlich in dem Film Fear and Loathing in Las Vegas, Angst und Schrecken in Las Vegas. Und diese Version, die hören wir auch gleich, und diese Version, die beginnt mit einem kurzen Dialog der beiden Hauptdarsteller, die sich aufmachen nach Las Vegas aus Kalifornien. Und dann fängt Bob Dylan an zu singen. Also Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues again. Bob Dylan, den hören wir jetzt. Panic. It crept up my spine like first rising vibes of an acid frenzy. All these horrible realities began to dawn on me. Here I was, alone in Las Vegas, completely twisted on drugs. No cash, no story for the magazine. I didn't even know who'd won the race. How would Horatio Alger have handled this situation? All the ragmen draw circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. Send a message to find out if she's talked. But the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that. But then again, there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, camel. Can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Grandpa died last week, and now he's buried in the rocks. But everybody still talks about how badly they were shot. But me, I expected it to happen. I knew he'd lost control when I speed built a fire on Main Street and shot it full of holes. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Now the senator came down here, showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted, and wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck? Oh, mama, is this really the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Now the tea preacher looked so baffled when I asked him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. But he cursed me when I proved to him. Then I whispered and said, not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis blues again. Now the Rain Man gave me two cures. Then he said, jump right in. The one was Texas medicine. The other was just railroad gin. And like a fool, I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. When Ruthie says, come see her in her honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free neath her Panamanian moon. And I say, oh, come on now, you know about my debutante. And she says, your debutante just knows what you need, but I know what you want. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Now the bricks lay on Grand Street where the neon madmen climb. They all fall there so perfectly. It all seems so well timed. And here I sit so patiently, waiting to find out what price you have to pay to get out of going through all these things twice. Mama, is this really the end? To be stuck here inside a mobile with the Memphis blues again. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, Bob Dylan. Das Original auf seiner Doppel-LP Blonde and Blonde. Und hier die Version aus dem Film Fear and Loathing in Las Vegas nach dem Roman von Hunter S. Thompson. Songs, in denen Memphis vorkommt. Fangen wir bei A an, das ist den Roy Acuff. Night Train to Memphis und hören nicht bei Z, sondern bei Y auf Faron Young, Memphis. Dazwischen liegen 60, 70, 80 Stück. Memphis ist möglicherweise, und nicht New York, die Stadt, die am häufigsten in Songs vorkommt. Todd Snyder hat gleich 4 Songs aufgenommen, in denen Memphis vorkommt. Gotta Get to Memphis, In Memphis, South Memphis Blues und Talkin' Memphis Blues. Wir hören einen Song der Band Per Übü von deren CD Ray Gun Suitcase aus dem Jahr 1995. Der Song, der heißt einfach nur Memphis Per Übü. The downtown, the Baby, Memphis and the ghost town. All your downtown is parking lots. Etwas anderes geht es zu in John Hyatts Memphis in the Meantime. Da streitet sich ein Pärchen und er sagte dann irgendwann, komm, lass uns mal aufhören zu reden, lass uns in der Zwischenzeit mal nach Memphis fahren. Memphis in the Meantime, John Hyatt. A carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of his hair. Like a circle in a spiral, like a wheel. Engländerin ist das gewesen. Eine Engländerin, 1939 in Hampstead in England geboren und 1999 in Oxfordshire in England verstorben. Und 1968 war sie in Memphis und hat eine LP gemacht, Dusty in Memphis. Eine wunderbare LP. Dusty, das war Dusty Springfield, die dann irgendwann nach Kalifornien übersiedelte, nachdem sie ebenfalls in den 60er Jahren schwere Alkohol-, Nikotin- und Drogenprobleme gehabt hatte, dievenähnlich auftrat und Pressekonferenzen geschmissen hat, sich mit dem Schlagzeuger Buddy Rich geschlagen hat und eine großartige Sängerin war. The Windmills of Your Mind hieß dieser Song von der LP Dusty in Memphis. Machen wir weiter mit einem Mann, der Moses Williams heißt und natürlich auch aus Memphis, Tennessee kommt und eine Gitarre spielt, die nur eine Seite hat. Sein Song heißt Which Way Did My Baby Go? Moses Williams. Keep on down that road. three women in my life. Their dad's my mama, sweetheart and wife. I said, all right, mama. There's any way, there's any way you come on, find my baby. That's what you waited my baby go. Did you stop by here or did she keep on down the road? Thank you. 1908 geboren, der Mann. 1998 erschien seine erste CD, Everybody Hollering Goat, 2003 verstorben. Eigentlich aus Mississippi, also in Mississippi geboren, in Mississippi verstorben. Aufnahmen natürlich in Memphis gemacht. Uther Turner ist das gewesen. Uther Turner spielte ein Instrument, unter anderem ein Instrument, das man Pfeife nannte. Deutsch Schwegel, ein Vorläufer der Querflöte. Und der Song, den wir von Uther Turner hörten, der hieß einfach nur Boogie. Big Star, das ist eine Band gewesen, in der Alex Chilton, Chris Bell, Andy Hummel und Jody Stevens spielten. Chris Bell ist schon lange verstorben, an Drogen natürlich, Alex Chilton, vor ein paar Monaten. Aufgenommen in den Ardent Studios in Memphis, Tennessee. Die Ardent Studios gibt es immer noch. Und der Inhaber der Ardent Studios, John Fry, war auch der Toningenieur und der Produzent des Songs, den wir jetzt gleich hören, beziehungsweise der LP, aus der wir einen Song hören. Die LP hieß Number One Record, zum Song gleich aufgenommen. Diese LP, Number One Record, im Sommer 1972. Big Star, die Band, war ist die Lieblingsband von John Fry immer noch, von dem Besitzer der Arden Studios. Und Big Star ist eine wunderbare, eine tolle Band gewesen, die keinen Erfolg hatte, die ganz, ganz wenige Schallplatten verkauft hat und die daran fast verzweifelt sind und sich dann irgendwann aufgelöst haben. Der Song, den wir hören von dieser LP, Number One Record, der heißt The Ballad of Al Godo, Big Star also. Years ago my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It's so hard in times like now to hold on. The guns that wait to be stuck by at my side is gone. Thank you. Das waren Big Sound, The Ballad of Al Goodo. Memphis, Tennessee, Home of the Blues, Birthplace of Rock'n'Roll. Da ist was dran. Eine wunderbare Stadt, eine Stadt, die immer Zentrum unten im Süden gewesen ist. Durchgangsort von noch weiter unten nach oben und von rechts nach links und Musikstadt seit den 20er, 30er Jahren bis heute. Einer derjenigen, die heute in Memphis, Tennessee leben, durchaus auf der Beale Street am Wochenende spielen und damit Geld verdienen, gleichzeitig das spielen, was man North Mississippi Hill Country Blues nennt, ist Richard Johnson. Und den hören wir mit einem Song. Und dieser Song heißt Miss Maybelle, Richard Johnston. Slices of meat and there weren't fit to eat. Yeah, Miss Maybelle. Then the old hopping frog gon' drink that muddy water, girl, and sleep in a hollow log. Hey, Miss Maybelle. Then the old little teddy bear gon' get a string around my neck. Mama, you can lay me anywhere now. Won't be going home. I tried and I failed, and I'm tired and weary. And everything I done was wrong. Feel like going home. Lord, I tried to see it through, but it was too. Not a friend around to help me. From all the places I have been, now I feel. Er hatte mit Memphis, Tennessee zu tun, 1995 in Hammond, Louisiana verstorben. Charlie Rich, jemand, der Jazz- und Bluesänger werden wollte und Country-Sänger geworden ist. I Feel Like Going Home heißt der Song, den wir da immer noch hören. Auch Charlie Rich war bei Sun Records in den Jahren 57, 58, 59 und feierte dann große Erfolge, wie gesagt, als der Silver Fox, als Country-Musiker. Viele sind nicht aufgetaucht, Albert King, Ferry Lewis, Memphis, Slim, die ganzen Blueser. Aber nun ja, 2 Stunden sind keine lange Zeit. Das war der Soundcheck, Give Me Memphis on the Line, Musik einer Stadt. Am Mikrofon war Knut Benzner und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. And I feel like going home. And that's it.